Anlässlich des 52. Jahrestages des Beginns der Arbeit vom Genossen Kim Jong-il im Chitga der Partei der Arbeit Koreas besichtigten der Geschäftsträger AI von Rumänien in der TVRK Gheorghe Cheagă und die Angehörigen der rumänischen Botschaft am 29. Juni das Westmeerschleusensystem.